Erster am Anfang der Regierungszeit von Zedekia, dem Sohn von Josia, erhielt Jeremia eine wichtige Nachricht von Gott. Zweiter Gott befahl Jeremia, dass er sich Seile und ein Joch aus Holz anfertigen und diese auf seinen Nacken legen sollte. Dritter, er sollte Botschaften an die Könige von Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon schicken, indem er die Gesandten nutzte, die bei König Zedekia in Jerusalem waren. Vierter, Jeremia sollte diesen Boten befehlen, ihren Herrschern auszurichten, dass der Herr der Welt und Gott Israels eine Nachricht für sie hat. Fünfter Gott erklärte, dass er die Erde, die Menschen und alle Tiere durch seine große Macht erschaffen hat und sie jedem geben kann, dem er möchte. Sechster, nun hat er entschieden, all diese Länder seinem Diener Nebukadnezar, dem König von Babylon, zu übergeben, wobei ihm sogar die wilden Tiere dienen müssen. Siebter, alle Völker sollen ihm, seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis die Zeit seines eigenen Landes abgelaufen ist und andere mächtige Könige ihn unterwerfen. Achter, wenn sich jedoch ein Volk weigert, dem König von Babylon zu dienen, wird Gott dieses Volk durch Krieg, Hunger und Krankheiten bestrafen, bis es vernichtet ist. Neunter, deshalb sollten die Menschen nicht auf ihre falschen Propheten, Wahrsager oder Zauberer hören, die behaupten, dass sie dem König von Babylon nicht dienen müssen. Zehnter, diese Leute verbreiten Lügen, was dazu führen wird, dass Gott die Menschen aus ihrem Land vertreibt und sie schließlich untergehen. Elfter, aber das Volk, das sich dem König von Babylon unterordnet, darf in seinem eigenen Land bleiben, um dort zu arbeiten und zu wohnen. Zwölfter, Jeremia sagte dasselbe auch zu König Zedekia von Juda und riet ihm, sich dem König von Babylon zu unterwerfen, damit er und sein Volk am Leben bleiben. Dreizehnter, er fragte ihn, warum er und sein Volk durch Krieg oder Hunger sterben wollten, obwohl Gott diese Strafen für alle angekündigt hat, die Babylon nicht dienen. 14. Man sollte nicht auf die Propheten hören, die behaupten, dass man dem König von Babylon nicht dienen muss, weil ihre Vorhersagen falsch sind. 15. Gott betonte, dass er diese Propheten nicht gesandt hat, obwohl sie in seinem Namen sprechen, weshalb er sowohl das Volk als auch die Propheten vertreiben wird. 16. Danach sprach Jeremia zu den Priestern und dem Volk und warnte sie davor, den Propheten zu glauben, die eine schnelle Rückkehr der Tempelgegenstände aus Babylon versprechen. 17. Er forderte sie auf, dem König von Babylon zu dienen, damit sie überleben und die Stadt Jerusalem nicht völlig zerstört wird. 18. Wenn diese Männer echte Propheten wären, sollten sie Gott darum bitten, dass die restlichen wertvollen Gegenstände im Tempel und im Palast nicht auch noch nach Babylon gebracht werden. 19. Denn Gott hat über die Säulen, das große Becken und die anderen Gegenstände, die noch in der Stadt geblieben sind, eine Entscheidung getroffen. 20. Diese Dinge hatte Nebukadnezar zurückgelassen, als er König Jojachin und die führenden Männer von Juda nach Babylon verschleppte. 21. Der Herr der Welt, der Gott Israels, sagte über die restlichen Gegenstände im Tempel und im Palast von Jerusalem Folgendes, 22. Sie werden ebenfalls nach Babylon gebracht werden und dort bleiben, bis Gott sich wieder um sie kümmert und sie an diesen Ort zurückbringt.